Zum Tag der Sonne wurde die Deutsche Soziologie-Studiengruppe Berlin gebildet. An der Gründungsfeier nahmen die Persönlichkeiten der KP Deutschlands und des Antiimperialistischen Forums Deutschlands und die Anhänger der Soziologie teil. Auf der Feier gab es Reden. Die Redner unterstrichen, die vom Präsidenten Kim Il-sung begründete Soziologie, die als die einzige richtige Schnur der fortschrittlichen Menschen gelte, werde weltweit studiert und verbreitet. Zum Schluss wurde ein Glückwunsch-Telegramm an Genossen Kim Jong-un verabschiedet.